Nachrichten übergeben. A13a. Hören Sie. Wer ist der Anrufer? Wen möchte er sprechen? Worum geht es? Hotel Merkur, guten Tag. Guten Tag, hier Ofner. Ist Familie Meier im Haus? Zimmer 120. Moment, ich verbinde. Da antwortet niemand. Schade, das ist aber dumm. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja, bitte. Wir kommen heute Abend erst um 20 Uhr an. Gut, ich richte es aus. A13b. Hören Sie noch einmal und vergleichen Sie mit dem Zettel. Stimmt alles? Was fehlt? Notieren Sie. Hotel Merkur, guten Tag. Guten Tag, hier Ofner. Ist Familie Meier im Haus? Zimmer 120. Moment, ich verbinde. Da antwortet niemand. Schade, das ist aber dumm. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja, bitte. Wir kommen heute Abend erst um 20 Uhr an. Gut, ich richte es aus.